Opel ist nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Sonderfall, doch wird Opel auch ein Einzelfall bleiben. Schließlich steht auch der angeschlagene Handelskonzern Arcandor, zu dem Karstadt, Quelle und der Reiseunternehmer Thomas Cook gehören, bei Bundeswirtschaftsminister zu Gutenberg ante Portas und bittet dringend um staatliche Hilfe in Höhe von 650 Millionen Euro. Und wie Opel beschwört auch das Arcandor-Management den Verlust von Zigtausenden von Arbeitsplätzen. Hoffnung auf staatliche Hilfe hat die Kanzlerin auf einer Veranstaltung der Initiative Soziale Marktwirtschaft gedämpft. Die Kanzlerin verwies auf ein klares, festgelegtes Verfahren für die Bewilligung staatlicher Hilfen im Rahmen des 115 Milliarden schweren Konjunkturpakets der Bundesregierung und lehnte eine Vorzugsbehandlung, die Opel seitens der Politik zweifellos erhalten hat, für den Kaufhaus- und Reisekonzern ab. Ich habe die feste Absicht, dass wir nach diesem Prozedere verfahren und nicht anders. Wenn wir das nicht tun, dann kommen wir natürlich in eine extrem schwierige Situation, weil es dann nur noch nach Sympathien und Antipathien und nach Größe und Nichtgröße geht. Und das kann auf gar keinen Fall mit 100 Milliarden Bürgschaftsrahmen oder 115, wenn wir den Mittelstand dazu nehmen, gehen. SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier, vor allem aber SPD-Chef Franz Müntefering, haben mit Hinweis auf den Verlust von Arbeitsplätzen eine staatliche Rettung von Arcandor bereits gefordert. Bedeckt hielt sich SPD-Finanzminister Peer Steinbrück im Deutschlandfunk. Kann sein, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass es auch im Hintergrund von Arcandor noch Aktionäre oder Vermögenspositionen gibt, die herangezogen werden können. Dann kommt eine Garantie nicht in Frage. Und man kann auf der anderen Seite zu dem Ergebnis kommen, dass da ungefähr 50.000 Arbeitsplätze sind, die ja auch nicht so einfach im Hintergrund verschwinden können in der Betrachtung. Wirtschaftsminister zu Gutenberg sicherte eine vorbehaltlose Prüfung des Arcandor-Antrags zu, betonte aber gleichzeitig, dass das Ergebnis dieser Prüfung völlig offen ist. Das Grundkriterium kann nicht die Lautstärke des Rufes sein und kann nicht die medienrelevant sein. Wir haben Instrumente und wir haben Gremien geschaffen, die sich zunächst einmal mit sachlichen Kriterien auseinanderzusetzen haben und die auf dieser Grundlage Entscheidungsprozesse vorbereiten. Und dann wurde Karl Theodor zu Gutenberg vor den Vertretern der Initiative Soziale Marktwirtschaft grundsätzlich. Ich glaube, wir sind alle aufgerufen, ob wir nun politisch, gesellschaftlich oder wirtschaftlich Verantwortung tragen, in diesem Lande der Stigmatisierung des Begriffes Insolvenz auch einmal entgegenzuwirken. Insolvenz wird mit Pleite gleichgesetzt und der Insolvenz, auch einem Insolvenzplanverfahren, wird jegliche Möglichkeit der Restrukturierung abgesprochen, was ja gerade Ansatz auch eines Insolvenzplanverfahrens ist. Gegen Kritik seitens der SPD nahm Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Wirtschaftsminister ausdrücklich in Schutz. Ich bleibe dabei, dass wir im Fall von Opel einen besonderen Fall hatten. Ich respektiere die Bedenken auch des Bundeswirtschaftsministers und ich möchte an dieser Stelle noch einmal ein ausdrückliches Dankeschön sagen. Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hat im Deutschlandfunk die Beteiligung eines Konsortiums unter Führung des kanadisch-österreichischen Zuliefers Magna an Opel ausdrücklich verteidigt und in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass Opel die ersten 300 Millionen Euro aus dem staatlichen Überbrückungskredit von insgesamt 1,5 Milliarden bereits erhalten hat. Anders als ursprünglich geplant, muss sich der Opel-Investor Magna also nicht an der Zwischenfinanzierung für den Autobauer beteiligen, bis ein endgültiges Abkommen zwischen dem insolventen Mutterkonzern General Motors und Magna ausgehandelt ist. Magna spart, sagen wir, am kurzen Ende 300 Millionen, die sie sonst für wenige Tage bereitgestellt hätten. Dafür sparen wir die damit verbundenen Zinsaufwendungen und setzen schlicht und einfach den 1,5 Milliarden Kredit, den die öffentlichen Hände, die Länder und der Bund garantieren, eher in Gang, als wir gedacht haben.